Beschreibe einen Moment, in dem sich die Interdisziplinarität niedergeschlagen hat. Diese Frage wird von Tag zu Tag schwieriger. Heute war es extrem interdisziplinär. Also dass alle in dem Moment zu Akteuren werden und alle hinterher zu Beobachtern. Jetzt überschreiten wir gerade Grenzen zueinander. Ein Moment, in dem ich selbst etwas anders gemacht habe, als ich es gewohnt bin. Ja, ich mache halt jeden Tag grundsätzlich immer was anderes hier, weil wir sehr losgelöst an jeder Aufgabe gehen und dann immer wieder neue überraschende Momente kommen. Wo ich gemerkt habe, ich verhalte mich jetzt als Teil einer Objektmateriallandschaft. Sozusagen an jemand andocken und das durchziehen, was da gerade passiert. Ja, dass ich da außen war und natürlich in einer ungewohnten Situation war, Anweisungen zu geben. Das war für mich auf jeden Fall so ein neuer Moment. Normalerweise habe ich eine Idee und ich versuche das von innen, das Bild herzustellen, und dann konnte ich das so dirigieren. Dass ich das nicht gewohnt bin, aber sehr schnell als etwas Gewohntes angenommen habe.